Tag in Landstuhler, Freitag, 16. November, Folge 71, ich reise nach Tokio. Von Osaka ging es 3 Stunden mit dem Shinkansen Hikari nach Tokio. Das ist praktisch in Anführungszeichen der Shinkansen-Bummelzug, der an alle größere Stationen hält, ist aber jetzt nicht super nervig. Also er hält in der 3 Stunden vielleicht 6 Mal. Und wie gesagt, da das ja hier von der Taktung wirklich so ist, der kommt genau pünktlich an, die Tür geht auf, du steigst aus, die anderen steigen in und 3 Minuten später fährt er pünktlich los, hast du eigentlich nur den größeren Zeitverlust, indem er halt natürlich sanft anbremst und sanft beschleunigt. Geschwindigkeit hatte ich nochmal gemessen, waren auch hier zwischen 250, 280. Auf dem Weg von Kyoto oder Osaka nach Tokio geht's natürlich auch am Fuji vorbei. Hier konnte ich aus dem Shinkansen raus ein paar Fotos machen. Da müssen aber getaktet sein, kann ich euch sagen. Ich habe es relativ spät mitgekriegt, habe leider nicht am Fenster gesessen, weil zu dieser Reservierung ist, wenn ihr eine größere Strecke fährt, ja, steigen ja auch manche Leute, die schon vorher reserviert haben, vorher aus. Das heißt, das Problem ist eigentlich, dass du eine durchgehende Reservierung an einem Fensterplatz hast. Deshalb hatte ich halt für die 3 Stunden, die 8 Stationen hatte ich halt nur Gangplatz, war aber in Anführungszeichen okay, du hast halt Platz, sitzt halt nur nicht am Fenster. Wie gesagt, ich habe dann einfach, weil ich zwischen einer älteren Dame gesessen habe, bin ich halt aufgestanden, bin die 3 Meter zurück in den Gang gegangen, wo man praktisch einen aussteigen hat, dort fotografiert. Zeitfenster, dafür haben wir genau 3 Minuten, weil das Ding, wie gesagt, dort mit 250 vorbeibollert. Konnte, wie gesagt, ein paar Bilder machen manchmal, sind auch so Lärmschutzwände drin oder so. Ja, war ganz okay. Deshalb, wie gesagt, bin ich in Tokio angekommen. Diesmal war ich in einem, oder bin ich in einem APA-Hotel. Das ist eine Kette, die ist ungefähr, oder das Hotel ist ungefähr 500 Meter weiter weg von dem, wo ich bei der Anreise, diese City Pension Zen, gewohnt habe. Die Zimmer hier sind ein bisschen größer, Ausstattung ist auch okay. Im Endeffekt wohne ich wieder im Doppelzimmer zur Alleinnutzung, aber da ihr hier keinerlei Schränke habt, also ich mache noch eine Spezialfolge über die Hotels, wie ich euch das so vorstellen müsse, ist das jetzt nicht beengt, aber wie gesagt, wer allein in der 94 Quadratmeter Wohnung wohnt, der hat ein anderes Verständnis für Raum. Aber wie gesagt, Bett super breit, super bequem, markant oder mit Leben und eigentlich bist du ja auch wirklich nicht super lang in dem Hotel. Wie gesagt, auch hier konnte ich nicht inchecken, Koffer abgegeben und bin dann los in die Stadt. Hab mir den Meijin-Schrein angeguckt, bin auf die Shibuya-Kreuzung gefahren, hab Curryreis gegessen und dann noch ein paar Viertel noch besucht, und zwar diese Shinjuku-Viertel. Deshalb so im Detail, was ich immer mache, so von meiner Planung her, ich gucke einfach, was ich mir angucken will, mache mir praktisch die Orte und die Bahnhöfe einfach als Shortcut auf mein Handy und entscheide dann einfach spontan, wo ich hinlaufe oder wo ich praktisch mit dem Zug hinfahre. Und deshalb, wie gesagt, war diese Ecke Meijin-Schrein, Shibuya, war praktisch in einer Station. Nicht, dass ihr euch jetzt vorstellen müsse, er fährt eine Station und geht in die Parks. Also wenn ihr meine Relives hier seht, ist mein durchschnittliches Laufpensum pro Tag, ach, wenn ich mich jetzt hier wiederhole, schon so ab 20, 25 Kilometer. Ja. Und damit sind eigentlich nur, oder weiß ich nur die Strecke, die wirklich ach getrackt sind, wenn ich diese Relive-Aufzeichnung mache. Alles andere an Schritte werde ich euch mal am Ende vom Urlaub nachreisen. Da machen wir schon 1 Kilometer, deshalb so langsam merkt man das auch. Also Fahrradfahren ist leicht, zu Fuß gehen mit dem schweren Rucksack oder so, da schlaucht ein bisschen. Wie gesagt, der Schrein hätte fast zugemacht, bin nur kurz hingegangen, habe wie gesagt ein paar Bilder gemacht, bin durch den Park gelaufen. Wie gesagt, müsste man, wenn man noch mal hingeht, oder ich habe hier noch 5 Nächte in Tokio, muss man das ein bisschen, kann man das ein bisschen ausdehnen, aber ich hatte ja schon genug Tempel. Dann war, wie gesagt, das absolute Highlight diese Shibuya-Kreuzung. Dort bin ich ungefähr gegen 18 Uhr aufgeschlagen, habe ein paar Filmaufnahmen gemacht, bin sie mehrmals abgegangen, habe mir diese Spektakel angeguckt und bin natürlich nach dem Essen auch später noch mal hingegangen. Und da hast du auch wirklich, es gibt ja Gerüchte, dass so bis zu 15.000 Leute gleichzeitig das machen. Gut gezählt habe ich sie nicht. Man hat aber auf jeden Fall gemerkt, es ging dann noch ein bisschen besser ab. Gut, da es hier Freitagabend war, war jetzt mehr los, war weniger los, weiß ich nicht. Eine coole Nebengeschichte ist, es gab eine Hochzeitsgesellschaft, die Hochzeitsfotos gemacht hat. Das war relativ cool zu beobachten, wie sie das so geplant haben und wie da so die Events waren. Ja, also wie gesagt, habe ein paar coole Aufnahmen gemacht. War ganz geil. Für Essen, was ich noch nicht gegessen habe, sind diese Reisgerichte. Dort habe ich mir Mitte in Shibuya so ein bisschen einheimisches Lokal ausgesucht. Ach, hier Bestellung am Automat. Am Anfang dachte ich, ich muss die dort arbeiten, frage, ob sie mir hilft. Aber hier, Achtung, wieder Exklusiv-Content. Wie funktioniert der Automat? Nicht jeder Automat ist gleich auf Englisch. Das heißt, sprich, da war kein englischer Knopf. Deshalb dachte ich, oh shit, wie bestelle ich denn hier? Hab die hier zugerufen. Aber die Lösung war einfach, hey, Geld reinschmeißen und dann konnte man das Auswahlmenü machen. Also verlassen euch nicht drauf, dass der Automat direkt auf Englisch umgestellt wird. Machen erst mal euer Geld drin. Wie gesagt, es kommt ja wieder raus, wenn er was falsch gemacht habe oder könnt ihr abbrechen. Und dann gab es, wie gesagt, englisches Menü. Und dann habe ich mich, wie gesagt, für ein Reisgericht mit so einer Extrabeilage entschieden. 800 Yen oder so. Wie gesagt, habe ich an die Theke gesetzt, habe mir dieses Treiben angeguckt, diese Essenszubereitung und so. War klasse. Gut, ja, wie gesagt, dann war ich auch relativ müde, bin noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, noch, wie gesagt, dieses Einkaufsviertel, wo die ganze Klamottenlabels sind, paar Leute fotografiert, dann wirklich in diese Nachtclubs mir ein bisschen angeguckt, diese Discos, wo sie schon angestaltet haben. Dann war dort VR-World, wo man praktisch für Eintrittsblatt und Flatrate diese VR-Spiele ausprobieren könnt. Also wie gesagt, ich glaube, von ganz Shibuya und was man dort machen kann, habe ich vielleicht 80% gesehen, aber gemacht habe ich 1%. Also eigentlich habe ich ja gar nichts gemacht. Also wie gesagt, allein in Shibuya, da können ja Tage verbringen. Aber wie gesagt, war auf jeden Fall geil. So vom Lernpegel, ja, was ist ganz normal, halt großstadtmäßig. Und wie gesagt, ach, fand ich total safe. Also wie gesagt, kein Stress. Was dort wieder der neue heiße Scheiß ist, wo sich Schlange bilden, ist Bubble Tea. Also auf Bubble Tea, der Trend geht dort wieder los oder sie haben ihn entdeckt. Keine Ahnung, das ist mir noch so spontan aufgefallen. Und ansonsten, wie gesagt, Shibuya auf jeden Fall ein Erlebnis, muss man gesehen haben. Gut, machen wir die Folge zu. Bis dann, Servus.